Hello Space Boy von David Bowie, ein Song für die Ewigkeit. Und die ideale Überleitung zu unserem ersten Thema, ein Thema der Zukunft. Virtuelle Realitäten, Hologramme, Avatare. Zu diesem Thema habe ich heute Herrn Joachim Meurer zu Gast. Ja, guten Abend, Herr Meurer. Willkommen im Studio. Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung, Herr Dr. Grunter. Gerne bin ich gekommen. Ja, Herr Meurer, ich habe eigentlich zu dem Thema Technik bisher wenige Interviews im Rahmen dieses Senders geführt. Muss aber dazu sagen, damit vielleicht auch unsere Zuhörer sich ein klein wenig etwas darunter vorstellen können, warum ich Sie heute hierher gebeten habe und worum es eigentlich geht. Durch Zufall, wo wir letzte Woche an einem Tisch gesessen haben, hatten Sie mir Ihre neue Visitenkarte gegeben. Und eigentlich war das ja eine vollkommen normale Visitenkarte, bis Sie mir erklärt haben, wie eine solche Visitenkarte in moderner Art und Weise heute funktioniert. Sie baten mich, eine bestimmte App runterzuladen. Danach habe ich das Bild, was beim Betätigen der App kam, einfach auf die Visitenkarte gehalten. Es gab einen Flashblitz und danach war die Visitenkarte weg und ich habe einen Film gesehen. Einen dreidimensionalen Film. Und wenn ich das Handy zur Seite getan habe, lag da nur eine Karte. Und wenn ich das Handy wieder hingetan habe, hatte ich wieder den dreidimensionalen Film. Eine Sache, was ich bis zum heutigen Tage nie gesehen habe. Denn Visitenkarten transportieren normalerweise den Namen eines Unternehmens oder den Namen dessen, der die Visitenkarte weitergibt. War das da gleichzeitig ein Film? Erscheinen und ist auch noch dreidimensional. Was steckt dahinter? Ja, also erstmal vorweg, ich bin selber kein Techniker und war von der Anwendung dieser Technologie begeistert. Und das haben Leute entwickelt, die ursprünglich mal in den USA in der Filmindustrie gearbeitet haben und sich mit dem Thema Holographie, Avataren und ähnlichen Dingen beschäftigt haben. Und daraus ist jetzt ein Produkt entstanden, so muss man es einfach mal nennen, was sich Klon 4D Live nennt. Das heißt also, man bildet holographische Dinge ab, die über unterschiedliche Targets nennen die Leute dies. Also Target heißt ausgedruckte Dinge. Man kann eine Visitenkarte nehmen, man kann eine Zeitungsanzeige oder ein Zeitungsblatt nehmen, man kann ein Poster nehmen, man kann ein T-Shirt nehmen, man kann eine Eintrittskarte nehmen. Diese Dinge sind heute technisch so umsetzbar, weil die Technologie, die es schon länger gibt, aber bisher nicht ausgerollt werden konnte, weil die Smartphones erst in den letzten 2-3 Jahren eine breitere Öffentlichkeit erreicht haben, wo es die Technologie möglich macht, sich diese Dinge jetzt ins normale Leben gerufen werden. Also das ist, ich sag mal, überraschend. Es ist zielführend in vielen Richtungen und es ist nicht nur ein Aha-Effekt, sondern es beinhaltet noch viele weitere Dinge im täglichen Leben, die dadurch erleichtert und für Leute zugänglicher gemacht werden können. Ja, genau, da sind wir eigentlich schon in der nächsten Thematik. Wir hatten uns ja dann schon mal ein klein wenig im Vorfeld unterhalten. Und ich bin ziemlich fasziniert von den Möglichkeiten, die diese Holographie oder diese dreidimensionalen Dinge bieten. Ich habe ja dann auch von Ihnen erfahren und es mir teilweise auch ansehen können, dass es ja ganz andere Anwendungen noch gibt, dass ich auf meinem Handy mich mit Leuten unterhalten kann, die, wenn ich eine bestimmte App drücke, nun plötzlich dreidimensional vor mir stehen, sich mit mir unterhalten können und total echt aussehen. Und wenn ich das Handy zur Seite schiebe, sind die gar nicht mehr da. Richtig. Das heißt doch eigentlich auch, dass ich mich mit Personen unterhalten kann, die gar nicht da sind. Oder wie darf ich das verstehen? Ja, also wir sind jetzt hier ja in einem Kontext zusammengekommen, wo die Zielgruppe ja nicht unbedingt die Kiddies sind, die sich mit diesen Dingen wahrscheinlich noch viel mehr auseinandersetzen oder es auch gewohnt sind oder damit groß geworden sind, sich diese Sachen näher zu bringen, sondern wir sind ja in einem Kontext, wo es auch, ich sag mal, um Leute 50 plus oder 60 plus geht, um ihnen mal ein kleines Beispiel zu geben, was in Zukunft möglich ist. Es gibt viele alte Leute, ja, die, ich sag mal, nicht mehr so den direkten Kontakt zu ihrem Personenkreis haben können oder haben, weil die Kinder unterwegs sind, die sind im Ausland, die sind dort, die sind hier. Hier bringt die Technologie den Menschen eigentlich wieder zurück. Das heißt, sie sind heute in der Lage, technologisch, das wird sich weiterentwickeln, es wird einen Riesenmarkt geben, technologisch von sich selber einen sogenannten Avatar zu erschaffen, der nicht nur einfach ein Bild darstellt, sondern drei- oder vierdimensional werden wird. Das heißt, ich klicke auf mein Handy in Zukunft und dann erscheint mein Sohn, der sich vielleicht gar nicht in der Nähe aufhält, sondern der erscheint auf 50 Zentimeter Größe auf dem Tisch mit einem einfachen Tastendruck und ich kann mich mit ihm unterhalten. So, das heißt also da gehen viele Dinge miteinander konform. Das ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber es wird nicht mehr lange dauern. Dann ist das möglich. Das heißt also, es hat auch einen gewissen sozialen Aspekt, was mit diesen ganzen Dingen möglich ist. Ich kann auch Leute aus der Vergangenheit über diese Holographie wieder zurückholen. Das heißt, ich kann mit meinem verstorbenen Mann zwar nicht live sprechen, ich kann mir den aber nicht als Foto, sondern als bewegtes Hologramm wieder nach Hause holen. Also das sind alles Zukunftsvisionen, die jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren passieren werden, sondern in den nächsten 1-2 Jahren. Dich besuch, fühl ich mich grenzenlos. Alles andere ist von hier aus so weit weg. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir führt. Ja, ich hab ihn gern, weil er so hell und freundlich wirkt. Ich habe Blumen mit, weiß nicht, ob du sie magst. Damals hättest du dich wahrscheinlich sehr gefreut, wenn sie dir nicht gefallen, stör dich nicht weiter. Sie werden ganz bestimmt bald wieder weggeräumt. Wie es mir geht, Frage stellst du jedes Mal. Ich bin okay, will nicht, dass du dir Sorgen machst. Und so red ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wär, so als hätten wir jede Menge. Ich spür dich ganz nah hier bei mir, kann deiner Stimme im Winter. Und wenn es regnet, weiß ich, dass du manchmal weinst, bis die Sonne scheint, bis sie wieder scheint. Ich soll dich grüßen. Sie denken alle noch ganz oft an dich und dein Garten. Es geht ihm wirklich gut, obwohl man merkt, dass du ihm doch sehr fehlst. Und es kommt immer noch Post, ganz fett adressiert an dich. Obwohl doch jeder weiß, dass du weggezogen bist. Und so red ich mit dir irgendwann wieder jede Menge Zeit. Dann werden wir uns wiedersehen. Du kannst dich ja kümmern, wenn du willst, dass die Sonne an diesem Tag auch auf mein Grab scheint. Dass die Sonne scheint. Das waren die Toten Hosen mit Nur zu Besuch. Ein Stück, das uns zeigt, wie wichtig die Erinnerungen an unsere Angehörigen sind. Bei mir geht es nun weiter in dem Interview zu einer tollen neuen Welt mit Joachim Meurer. So schnell schon? Ja, das wird sehr schnell gehen jetzt. Es gibt ein Beispiel einer Firma aus Berlin, die nennt sich Staramba. Die haben 6000 prominente Charaktere eingescannt bereits. Das heißt, die haben im Fußballbereich angefangen und gehen jetzt über Künstler und gehen über Musiker. Und jeder, der sich in Zukunft einscannt, kann mit seinem Star quasi holographisch sich treffen. Es wird also ein virtuelles Live-Treffen geben mit diesen Leuten. Also da habe ich einmal nur für mein Verständnis ich nehme mal einfach ein Beispiel, ein klärendes Beispiel. Ja. Da ich mich auch sehr, sehr oft in der Szene der älteren Menschen bewege, ist es mir aufgefallen, insbesondere in den Einrichtungen, in denen sich dann ältere Bewohner aufhalten, die halt selber nicht mehr so zurechtkommen, dass immer zu den Wochenenden hin sich die Damen und Herren eigentlich ausstaffieren, zurechtmachen, weil sie erwarten dann sonntags nachmittags zum Kaffeebesuch, der leider sehr häufig nicht kommt. Wenn derjenige jetzt also seine Anverwandten, Bekannten, Angetrauten, Sonstiges zum Besuch einlädt, kann er sich also dorthin begeben und sozusagen virtuell sich mit diesen Personen treffen und unterhalten. Das habe ich soweit verstanden. Was ich gerne fragen möchte ist, Sie sprachen gerade davon, dass man sich auch die Vergangenheit wiederholen kann. Und jetzt stelle ich mir das einfach mal vor, die ältere Dame, die ihren Mann schon längere Zeit verloren hat, aber in der Lage ist, noch Dokumente oder Ähnliches zu haben, ihn virtuell erstehen zu lassen, der ist dann also da. Und sie sagen, sie kann sich mit dem unterhalten. Er existiert aber gar nicht mehr. Was ist denn, wenn diese Dame diesem Avatar die Frage stellt, was machst du heute? Antwortet der Avatar? Kann er antworten, wo kommen Sie her? Ja, da sind wir in der Verknüpfung mit sogenannten KI-Systemen. Das heißt also künstliche Intelligenzsystemen, die müssen natürlich gefüttert werden. Die virtuelle Darstellung dieses Characters, also wir reden jetzt über Zukunftsthemen, wirkliche Zukunftsthemen, nennt man Sculpturing. Das heißt, man nimmt aus bestehenden Datensätzen und bestehenden Filmen, etc., wird man einen solchen Charakter nachbilden können. Das ist übrigens schon gemacht worden, und zwar mit Elvis Presley. Die Firma Staramba hat das gemacht mit Elvis Presley. Es gibt einen Auftritt und sie können es nicht unterscheiden, dass dort keine natürliche Person auf der Bühne steht. Das ist eine Illumination. Das ist heute noch sehr, sehr aufwendig. Das wird sich aber wie jede technische Entwicklung auch fortsetzen, und über diese entsprechenden KI-Systeme können auch mit Originalsprachaufnahmen desjenigen, ich sag mal, virtuelle Gespräche sind dann möglich. Man kann das mittlerweile einprogrammieren. Das heißt also, es sind sogar offene Fragestellungen möglich dann, und sie haben quasi ihren Charakter, so nennen die Leute diese Figuren, dann bei sich zu Hause, entweder auf dem Tisch oder wie auch immer. Wie gesagt, das ist Zukunft, aber sie können ihn wieder virtuell ins Leben berufen, das ist richtig. Heißt das, ich versuche das mal so auszudrücken, Sie sagten gerade, man kann von sich selbst auch einen Avatar erschaffen. Richtig. Nehmen wir mal an, die Technologie lege in ausgereifter Form vor. Mhm. Ich hätte ein bestimmtes Alter, sagen wir mal 30, und würde anfangen, meinen eigenen Avatar mit allen Informationen zu füttern, wie Sie das sagten, die ich täglich erlebe. Richtig. Und irgendwann wäre ich nicht mehr da, aber mein Avatar wäre noch da. Dann wäre es also einer anderen Person, die meinen Avatar ins Leben ruft. Richtig. möglich, diesem Avatar die Frage zum Beispiel zu stellen, ja, vor 40 Jahren warst du ja mal in München, erzähl doch mal. Und da dieser Avatar meine Information hat, könnte er dann tatsächlich von diesem Erlebnis in München berichten. Exakt, so ist das. Ja, da bleibt mir auch wirklich nicht mehr viel zu sagen. Also von meiner Seite aus werde ich dieses Thema natürlich weiterverfolgen. Und hoffe mal, dass wir uns als natürliche Personen vielleicht nochmal, sobald eine weitere Highlight-Entwicklung ist, nochmal im Studio treffen. Vielleicht habe ich dann nur einen Avatar von Ihnen, aber vielleicht ist dann Ihrem Avatar auch mein eigener Avatar gegenüber. Ja. Und für dieses Interview auf jeden Fall spannende Aspekte und Dinge, die tatsächlich etwas bewirken können. Sofern, aber das muss man natürlich auch gerade im Bereich Journalismus sagen, da natürlich Persönlichkeitsrechte und Ähnliches nicht angegriffen werden. Aber wenn ich heute sage, ich will einen Avatar von mir haben, dann entscheide ich das ja selbst. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Interessante Aspekte. Auf jeden Fall danke ich Ihnen sehr für das Interview und wünsche Ihnen noch viele spannende Erlebnisse in der Entwicklung dieser Technologie oder auch einer späteren, vielleicht neuen virtuellen Welt. Ich bedanke mich herzlich. Ten Commandments. what's the matter? Where have all your children gone? Sitting in the dark, living all by themselves. You don't have to hide anymore, anymore, anymore. All you zombies show your faces. All you people in the street. All you sitting in high places. Peace is gonna fall on you. Auch dies ein tolles Live-Stück. All You Zombies von der amerikanischen Rockband The Hooters. Anfang Juli 2017 sind sie im Zack Düsseldorf aufgetreten. Aber in der Geschichte des Zacks sind sehr viele Künstler und Bands wie Toten Hosen und viele nationale wie internationale Bands sowie Künstler aufgetreten. Was bedeutet Zack? Zack bedeutet Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation. Und das jetzt seit genau 40 Jahren in unserem schönen Stadtteil Flingern. Es finden dort aber nicht nur Lesungen, Konzerte und Partys statt, sondern noch viel mehr, nämlich ein buntes sowie vielfältiges Programm für die Menschen in Düsseldorf, aber natürlich auch für alle außerhalb der Landeshauptstadt, die wir gerne willkommen heißen. An den ersten beiden Septemberwochenenden feierte die Kultureinrichtung ihr 40-jähriges Jubiläum mit einem Straßenfest und einer Geburtstagsparty. Grund genug für Radio Kö, mal hinzugehen, zu gratulieren und ihnen das Zack näher zu bringen. Mario Brumby sprach mit Heike Billhardt-Precht, die dort für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zuständig ist. Unter anderem darüber, was der Anlass für die Gründung des Zack war. Erstmal vorab herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahre Zack in Düsseldorf. Welche Bedeutung hat das denn für dich und für euch alle? Ja, erstmal sind wir schlicht und einfach mal stolz. Also ich darf ja jetzt auch schon seit 16 Jahren dabei sein. Andere sind seit 20 Jahren dabei, wieder Kolleginnen und Kollegen, vielleicht erst seit 2 Jahren. Aber ich glaube, man kann hier von allen sagen, dass sie eine Verbindung zu dem Haus haben. Also das ist kein normaler Arbeitgeber, sondern das ist einfach ein Haus, dem man sich dann verpflichtet fühlt, verbunden fühlt, wo viel Herzblut reingesteckt wird in die Arbeit. Ich denke, das spürt man dann auch, das sieht man dem Programm auch an. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit so ein bisschen das Besondere. Und da macht es einen natürlich stolz, selbst wenn man nicht von Anfang an mit dabei war, dass so ein Haus sich zu so einer Institution hier in so einer Stadt, die ja auch Landeshauptstadt ist, entwickeln konnte und seit 40 Jahren hier steht. Zweifellos, kann ich nur unterschreiben. Wie überrascht seid ihr denn alle darüber? Weil 40 Jahre ist ja in der gerade heutigen schnelllebigen Zeit immer höher, schneller, weiter. Na, überrascht jetzt nicht wirklich. Also wir freuen uns natürlich wahnsinnig darüber, aber wir haben ja auch alle daran gearbeitet, dass es so kommt. Also das ist ja jetzt auch kein Zufall. Kann man, glaube ich, auch ein bisschen unbescheiden sagen, weil wir natürlich das ganze Team immer versuchen, auch am Puls der Zeit zu bleiben, auch zu beobachten, wie verändert sich die Gesellschaft, wie müssen wir darauf eingehen. Soziokultur heißt ja auch, das ist Kultur, die in der Gesellschaft verankert ist. Das heißt, wir können uns ja nie von der Gesellschaft trennen. Wir müssen ja immer schauen, wo sind die Bedürfnisse, wo müssen wir darauf eingehen, wie müssen wir unser Angebot umgestalten oder neu gestalten oder anreichern, uns vielleicht von anderen Dingen trennen. Also insofern sind wir nicht wirklich überrascht, aber happy, dass wir es schaffen. Dann gehen wir mal zurück in die Vergangenheit, zu den Anfängen vom Zack. Was war denn 1977 der Anlass oder der Grund, sage ich mal, diese Einrichtung ins Leben zu rufen? Ja, das war ja so die Zeit, als der Begriff Soziokultur, glaube ich, so erfunden wurde oder in die Gesellschaft trat, dass man sich fragte, wie kann man Kultur für alle erlebbar und erfahrbar machen? Welche Angebote muss es dann geben? Das war so ein bisschen der Geist der 70er. In Holland gab es da einige Vorbilder, unter anderem auch den Melkweg. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, in Amsterdam. Das war so ein soziokulturelles Zentrum, was sich seinerzeit hier die Gründungsmitglieder so ein bisschen als Vorbild genommen haben. Es waren Menschen, die sich hier in der Stadt engagiert haben, ehrenamtlich, die den ZAK-Verein gegründet haben als Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation. Das sagt ja schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Es ging dann letzten Endes los, ein bisschen eigentlich so wie so ein Nachbarschaftstreff. Also die Kinder und Jugendlichen konnten hier tatsächlich was zu essen bekommen. Es gab so eine Art Hausaufgabenbetreuung. Und dann hat sich das so nach und nach ausgeweitet. Es gab schon das erste Straßenfest, dann wurde auch mal ein Konzert veranstaltet. Dann wurde mit der Stadt übereingekommen, dass man diese alte Fabrikhalle, das war einmal eine Nagelfabrik, in der wir jetzt hier gerade sitzen, dass das das ZAK-Haus sein darf, also das ist im Eigentum der Stadt. Dann haben die Vereinsmitglieder mit unwahrscheinlich viel ehrenamtlichem Einsatz dann tatsächlich auch diesen Umbau hier gestemmt und das Haus, so wie es, also ansatzweise, so wie man es jetzt sieht, natürlich ist dann in der Zwischenzeit noch einiges passiert, aber diese Halle wurde dann bespielt seit 1984. Also von 77 bis 84 hat es dann letzten Endes auch gedauert, bis man diese große Location hier bekam. Vorher fand das quasi im Nachbarhaus alles statt und dann weitete sich das Programm immer mehr aus. Dann war auch klar, das lässt sich jetzt ehrenamtlich gar nicht mehr alles bewältigen. Daraufhin wurde eine gemeinnützige GmbH gegründet und seitdem sind hier immer ehrenamtliche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer auch aktiv, die die Geschäfte leiten, die sich um das operative Geschäft kümmern mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Programmplanung. Und der Vorstand des Vereins, das sind quasi die Gesellschafter dieser gemeinnützigen GmbH. Bevor wir nun zum zweiten Teil des Interviews kommen, spielen wir zunächst den Live-Song Dezibel von dem Dancehall-Reggae-Duo Mono und Nikita Mann. In dem zweiten Teil unseres Interviews verrät uns Heike Billhardt-Precht unter anderem noch, was ihre emotionalsten und schönsten Erlebnisse dort waren und vor allem, was sie sich für die Zukunft der Einrichtung wünscht. Im Übrigen, Mono und Nikita Mann treten im ZAK am 27.12. diesen Jahres auf. Ihr seid so laut! Wir sind nur Teil vom System und mit gebundenen Händen verdammt zum Zuschauen. Verdammt, wie lieber wird man zuhauen. Demokratie ist nicht ein Kreuz machen mit Maulkorb und Scheuklappen. Ich will aufwachen und uns Ämter messen, den sie will. Fuck off, ich mach's denn und ich will. Ich kann die Welt nicht ändern, aber anfangen, mein Maul aufzumachen, wie ihr nach. Don't hate the play, hate the game. Ich bin Teil und hasse das System. Wenn alles still ist, dann will ich halt laut sein. Halt den Zug an, wir wollen aussteigen. Nicht so schlimm, hey, es sind nur wir. Wir werden laut. Bescheid. Denn wenn dann richtig raus damit, ich muss mein Stören schweigen. Es ist nicht konsequent, noch nicht zimperlich. Ich will, dass die ganze Welt es mitkriegt. Ich bin schon lange zu Mund. Schickt doch heute eure Wollen. Wir gehen nicht auf bei dem System. Sind mir gerne unbequem. Ich kann die Stille nicht mehr hören. Wir drehen auf, wow. Ich kann das Schweigen nicht mehr hören. Wir werden laut, laut. Ich kann die Stille nicht mehr hören. Wir drehen auf, wow. Und nun weiter im Interview, Teil 2, zwischen Heike Billhard Precht und Mario Brummi über 40 Jahre Zack Düsseldorf. Wenn du jetzt vielleicht einem Fremden oder einem Kind erklären solltest, was das Zack genau ist, wie würdest du das machen? Das Zack ist ein ganz lebendiger Ort, wo auch du mit deinen 10 Jahren sicherlich Spaß haben kannst. Zum Beispiel, wenn wir unser Zack-Straßenfest haben, das ist ein großer Trödelmarkt und da verkaufen auch ganz viele Kinder ihre Spielsachen. Da gibt es tolle Aktionsangebote für Kinder, da hättest du sicherlich ganz viel Spaß. Und bringst am besten deine Eltern auch mit, dann können die mal gucken, was sonst noch so alles im Zack läuft. Zum Beispiel können deine Eltern dann mal zu einer Lesung gehen. Da kommt dann jemand, der ein Buch geschrieben hat und liest daraus vor. Oder wenn deine Eltern gerne tanzen, dann können sie hier mal eine Party besuchen. Oder wenn sie Musikfreunde sind, finden hier ganz tolle Konzerte statt von vielen bekannten Bands. Also Zack ist eigentlich ein Haus, wo jeder willkommen ist, egal welchen Alters, egal woher er kommt, egal welche Nation, welche Sprache jemand spricht. Zack ist ein Haus für alle. Jetzt hast du ja gesagt, du bist seit 2000 hier, ist ja jetzt auch schon 17 Jahre. Das heißt, du hast ja auch unheimlich viele Veranstaltungen erlebt, Leute kennengelernt persönlich. Was waren denn für dich persönlich diese Höhepunkte? Also Höhepunkte ist vielleicht gar nicht so das richtige Wort, weil es muss ja gar nicht unbedingt der bekannte Künstler oder die unwahrscheinlich erfolgreiche Sängerin sein, die einen so am meisten bewegt. Klar, es gibt natürlich schon berühmte Namen, also Beatsteaks, das war ein Wahnsinnskonzert, weil wenn da 900 Leute kollektiv ausrasten und das aber alles in einem super friedlichen, entspannten Rahmen stattfindet. Wenn man also spürt, wie wirklich alles bebt und dieser Funke überspringt, das finde ich schon total großartig. Also diese Momente liebe ich auch, auch wenn das ganze Haus schon anfängt zu beben eigentlich tagsüber, wenn die ganze Technik, das Equipment angeliefert wird. Es wird aufgebaut, dann kommt der Soundcheck. Man sieht die Künstler dann schon auf und hinter der Bühne. Also diese Spannung, die dann, diese positive Spannung, die dann so durchs Haus wabert, die finde ich schon ganz toll. Also das liebe ich. Wobei Soundchecks sind auch sehr anstrengend, wenn man dabei arbeiten muss. Das ist nicht immer schön, aber meist schon. Also wenn ich kurz einhaken darf mit Höhepunkte, meinte ich, das kann ja zum Beispiel auch sein, dass man jemanden trifft. Ich sage jetzt mal vielleicht eine Holocaust-Überlebende als Beispiel, die hier zum Beispiel eine Lesung macht, wo es mucksmäuschenstill ist, wo Betroffenheit ist und man total schockiert ist, so, dass man so jemanden im hochbetagten Alter vielleicht kennenlernt oder vielleicht ein Flüchtlingskind oder so. Also das meinte ich dann auch mit emotionalen Höhepunkt, also jetzt nicht jetzt auch nur auf die Musik bezogen. Ich weiß, was du meinst. Also da kann ich jetzt aus der jüngeren Zeit, also aus dem Anfang diesen Jahres, wirklich ein sehr bewegendes Erlebnis schildern. Das war eine Veranstaltung, die hieß Yalla, ich kann es immer noch nicht richtig sagen. Das ist arabisch und heißt los geht's. Yalla, wir schaffen was, hieß die. Und das war eine Veranstaltung von Geflüchteten organisiert, aber nicht nur für Geflüchtete. Natürlich auch, aber auch für alle anderen Menschen, die hier leben. Also eine Kulturveranstaltung mit Künstlern, die selber geflüchtet sind, die hier Musik gemacht haben, die Gedichte vorgetragen haben. Und das war wahnsinnig anrührend und bewegend. Zum Beispiel, wenn man einen jungen Syrer aus Aleppo auf der Bühne erlebt, der im Grunde Liebesgedichte an seine Heimat vorträgt, auf Arabisch und dann auch auf Deutsch, begleitet von einem deutschen Musiker, der die arabische Laute spielt und Dann kam ein Moment, wo die ein arabisches Volkslied gesungen haben, also der Dichter und der Deutsche, der das aber auch auf Arabisch singen konnte. Und all die arabisch sprechenden, oder nein, all die syrischstämmigen unter den Zuschauerinnen und Zuschauern haben dann dieses Lied mitgesungen. Das sind dann schon wirklich sehr anrührende Momente, wo ich sehr stolz bin, dass das Haus den Raum gibt, dass sowas stattfinden kann. Die letzte Frage an dich, 40 Jahre Zack, was wünschst du dir noch für das Zack? Also ich wünsche mir natürlich, dass das Zack jung bleibt, also immer offen bleibt und wach bleibt. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es noch erleben werde, dass es vielleicht irgendwann nochmal ein Zack 2 gibt. Also dass wir vielleicht tatsächlich mal noch eine Dependance aufmachen, weil wir platzen aus allen Nähten. Es gibt viele gute Ideen, die nicht realisiert werden können, weil einfach das Haus dann keinen Platz mehr hat und weil man nicht 7 Veranstaltungen an einem Tag machen kann. Vielleicht erlebe ich es ja noch. Es wäre toll. Alle Infos zum Zack Düsseldorf gibt es auf der Internetseite zack.de. Das 20-jährige Jubiläum feiert 2017 der Poetry Slam im Zack und findet immer jeden dritten Sonntag im Monat statt. So auch wieder übermorgen unter dem Titel Poesieschlacht Punkt 8. Bekannte wie unbekannte Autoren und Autorinnen kämpfen in jeweils 6 Minuten um den von Makim Pause liebevoll gestalteten Pokal, nebst Champagner für die Siegesfeier und die Gunst des Publikums. Denn wer am Ende gewinnen wird, entscheidet eine unerbittliche Jury, die an jedem Abend aus den Besuchern gewählt wird. In der Finalrunde kann dann das gesamte Publikum seine Stimme abgeben. Erlaubt ist beim Poetry Slam, was gefällt. Hauptsache, die Texte sind selbst verfasst, dauern nicht länger als 6 Minuten und die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen kommen ohne Requisiten oder Musik aus. Ohne Requisiten oder Musik kommen wir hier bei Radio Kö allerdings nicht aus. Liebe Zuhörer von Radio Kö, unsere heutige Sendung neigt sich leider dem Ende zu. Mario Brumby und Rainer Günther möchten sich bis zum 5.12. diesen Jahres zunächst bei Ihnen verabschieden und möchten noch eine musikalische Erinnerung hervorrufen. Am 22.08. diesen Jahres wäre John Lee Hooker 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass präsentieren wir Ihnen den Song De Gila, den er zusammen mit Carlos Santana eingespielt hat. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren restlichen Abend. Down.